Da werden halt vor laufender Kamera werden halt Frauen verkauft, vergewaltigt und dann geschlachtet. Das machen die mit Frauen, das machen die mit Kindern, das machen die auch mit Jungs und Mädchens, das machen die mit allem. Du wirst halt verlaufen, das wird meistens noch gefilmt oder und ins Internet gesetzt, also unter welche Seite sie da gehen müssen, aber das gibt es halt alles im Internet, so. Man wird halt vor laufender Kamera, wird man halt vergewaltigt und geschlachtet. Das ist naff. Da hat er mich halt ein paar Mal, habe ich gesagt, also ich lass mich, der hat mich ja zum Killer irgendwie erzogen. Der hat mir auch, er war das auch mal früher auf dem Dorf, mein Karate-Lehrer gewesen, der hat halt immer einen Doppelgänger im Knast gehabt, ne? Oder hat halt Psychologin, Weiber gefickt und Sozialarbeiterin, der war immer unterwegs, ne? Den Koffer mit Geld genommen. Ich kam da rein, da habe ich mich als blonde Blöde ausgegeben. Ja, da habe ich mich halt auf die Schlachtbank gesetzt. Da haben sie sich alle begeiert, wie doof ich wäre. Ja, dann hat er den Koffer genommen und hat gesagt, tschüss, ne? Ich sage, bis später, sag nur so, bis später. Da haben sie alle noch gelacht, haben ein paar Witzchen über mich gemacht. Ja, dann hielt mir der Alte dann die Knarre am Kopf. Ich glaube, dann zack, zack, habe ich den entwaffnet. Hat er selber Kugel im Kopf gehabt, ne? Dann habe ich ihn ein bisschen angeballert. Dann war da noch eine Alte bei, die hat gesagt, du musst mich doch kennen, weil ich bin ja im Schlachthof von Zuweme aufgewachsen. Und die hat sich dann wohl da, die haben mich damals immer unter Drogen oder Schlafmittel gesetzt, wo mich zu Hause rausgeholt hat. Da hat die sich wohl um mich gekümmert. Da wollte sie, du musst mich doch noch kennen, ich habe mich immer schön um dich gekümmert. Ich so, ich kenne keine Schlampe und jetzt sag mir, woher du mich kennst, du alte Sau, wo? Ja, vorher willst du sterben. Ich so, kein Problem, Kugel war zu schade für die, hab sie abgemurkst, dann habe ich den allen anderen noch, die hatte ich ja nur, zwei, drei Typen hatte ich ja nur Knieschüsse gegeben. Ich so, wer fährt den Porsche draußen, Schlüssel her? Hier, kannst du mein Auto haben, du kannst das Auto haben. Ich so, mir ein Auto ausgesucht, dann lag da noch eine Nase Koks. Ja, früher habe ich das halt mal gemacht, wo? So ab und zu mal was genommen. Aber selten halt. Ich habe halt nur gekifft, weil ich magersüchtig war, damit ich immer wieder Appetit krieg, weil ich immer Essen ausgebrochen war und dann ging da dann so unter die 40er-Grenze oder mit der Kilozahl, da habe ich mir mal ab und zu eingekifft. Wenn ich dann halt so einen Einsatz hatte, da habe ich mir halt mal eine Nase Koks gezogen und habe mir das Kiffzeug noch mitgenommen. Damit ich wieder schneller zu Hause bin, weil ich habe ja ein paar Mal da rumgeballert. Normal arbeite ich lieber mit Messern. Und dann kam ja halt die Polizei schon an, ne? Dann bin ich halt mit dem Porsche abgedüst. Keine Ahnung, wo die genauen Orte waren, aber denk mal, brauchen sie einfach nur um mein Umfeld. Ich wohne hier so. Seit der Schlachthof, der war im Osten gewesen. Also hier, wo Frauen abgemurkst wurden. Da hat er halt als Schleuser und so was, hat er sich, und als früher die Mauer noch stand, mit ein paar Westmarks konnte man natürlich gute Weiber anlocken. Den habe ich aber selbst zerstört, weil da hat ihn einer verraten und ich bin in den Dingern aufgewachsen. Bei mir waren die Ferien immer unheimlich kurz. Da haben sogar Lehrer dann gesagt, komm, wir wollen dir eine Zukunft verbauen, Kind. Du hast 90 bis 110 Tage in diesem Jahr, Halbjahr gehabt. Wir schreiben nur 30 dahin, hast ja deine Noten alle geschafft, ne? Da habe ich immer so Albträume gehabt, ey, von irgendeinem Zimmerchen und dass ich da, dann hat er halt auch ein Kellergewölbe gehabt mit Ketten, weil ich bin ja wie so ein Vieh erzogen worden, da bin ich natürlich auch immer abgehauen, ne? Dann hat mich da auch schon mal angekettet oder hat er halt auch da die anderen Weiber angekettet, der ist halt ein Blutgewaltsadist. Steht er beim Schlachten auf Ficken und Ficken, fickt die Weiber und schlachtet sie dabei, wo? So ist er eben, wo? Mich hat er halt von Geburt an abgekauft und als seine Braut erzogen, wo? Das ist bei Satanisten ist das halt so, dass die halt Inzest machen mit ihren eigenen Kindern halt. Ist halt so. Und der Einzige, der jetzt bestätigen kann, dass der Vater ist, das ist der Herr Masses. Meine Mutter, die tut immer noch, oh, Frau Saubermann, und ja, tut so, als wäre es eine liebevolle Mutter und ach, wie toll. Aber ich habe meine ganzen Erinnerungen wieder, oder? Vor allem an Zoweme, der hat ja hinterher zugegeben. Und er ist mein Vater, nicht hier wie der komische. Meine Mutter hat es ja mehr mit dem Janowski gehabt, ne? Die haben ja beide hier in diesem Video, Babys im Videofilm drehen und Satanismus zu tun, ne? Nur war der Janowski halt mehr so ein Ablenkungsmanöver vom Herrn Zoweme, wo? Aber meine Mutter hat sich halt mit dem Herrn Janowski zusammengetan, weil ich wusste ja hinterher, der hat ja ausgepackt bei mir, wo? Dass er mich meiner Mutter von klein auf abgekauft hat und guck mal in die Bildzeitung, weil ich für eine Potsau bin und so. Dann hat er halt irgendwann auch zugegeben, dass er mein Vater ist, wo? Und dann halt, ich wäre von klein auf abgekauft worden und seine Braut, ob ich mich nicht gewundert hätte, dass ich die Ferien bei mir immer so kurz waren, ob ich mich dann irgendwann erinnern würde und sowas, ja, und dann wusste ich halt Bescheid und dann hat er halt, hat meine Mutter halt nichts mehr in der Hand gehabt und konnte den aus dem Kohle rausquetschen, wo? Und ich habe dann auch gesagt, die alte Schlampe, die blöde, kloppte Mutter, wo? Hätte auch mal früher sagen können, dass es fremd gegangen ist. Jetzt fick ich hier mit meinem eigenen Vater und hat mich schon von klein auf verhökert, die alte Sau, wo? Hat sich halt immer in meiner Nähe rum, er hätte normal im Knast sitzen dürfen, aber ich habe ihm ja gesagt, er hätte ziemlich viel Kohle gehabt, hat halt überall seine Finger drin gehabt, dann war er noch Heiratsschwindler gewesen, hat sich natürlich auch in guten Kreisen eingeheiratet gehabt, hat mehrere gefälschte Papiere und alles, ist halt eine hochgradig kriminelle Sau, wo? Und dann halt hier so Sexshops und auch Schlachtpuff gehabt und hat da im Osten, wo die Mauer noch stand, hat er sich als Schleuser getarnt, hat von der Stasi sogar noch Kohle dafür gekriegt, da hat er die Flüchtlinge entsorgt und hat die Weiber dann halt im Schlachtpuff verarbeitet für das reiche Publikum, die standen halt da drauf, dass sie sich mit ihrem Geld alles leisten konnten und so, ein bisschen so exzentrisch, dass sie sogar über Leben und Tod bestimmen durften und haben dann dafür bezahlt, dass er dann Alte fickt und schlachtet oder hat er halt andere Klienten aus dem kriminellen Milieu, die auch drauf schlachten, hat er halt als Schleuser abkassiert, bei der Stasi abkassiert und nochmal bei den perversen Kunden abkassiert. Woher wissen Sie denn, dass die Stasi mit da drin hängt? Ha? Woher wissen Sie denn, dass die Stasi mit da drin hängt? Ja, ich hatte so Aue, ja, weil ich manchmal so auftritte, hat er mich als kleines als Kind, hat er dann halt immer so, waren halt ein paar Funktionäre da, ne? Dann war er halt auch alles abgedeckt mit Kameras, die ganze Bude halt, da war alles voll Wanzen und von Kameras. Er hatte halt alles, so Perverse stehen natürlich da drauf, dass gefilmt wird. Da musste ich halt als kleines Kind dann hier so, so mal irgendwelche Vorführungen machen und sowas, so Kostümchen und danach, die wäre doch auch für unsere FDJ gewesen und so. Ich habe das ja irgendwo in Erinnerung, dass er halt auch, halt Republikflüchtlinge und Feinde da als Schleuser, hat er halt die abkassiert, dann durfte er dafür, dass er die abkassiert hat und entsorgt hat in seinem Schlachthof, haben sie ihn da schalten und walten lassen. Dann hat er sich halt ein paar mit seiner Westkohle ein paar Schlampen eingefangen. Ich meine, waren auch Jungfrauen bei und alles Mögliche, boah, aber dafür haben sie halt schalten und walten lassen, boah. Vor allem, ich bin ja dann öfters mal da rumgetigert, boah, der hat mich zwar immer ziemlich mit Benzos vollgeknallt und mit Drogen und er hat immer so eine Injektionspistole gehabt. Wenn ich nämlich mein Blut rausstrich, dann tick ich durch, ne? Dann habe ich so richtig, dann platzen mir alle Adern in den Augen und dann bin ich nur noch auf Töten abgerichtet, ne? Ja, dann hat er mich halt immer so ruhig gestellt, aber wenn er sein hatte, da halt, wollte halt immer mit seiner eigenen Tochter, weil ich genauso veranlagt war und Blut rausgekriegt habe, wollte halt immer so eine Artgefährtin haben, so seine Braut halt, wo? Weil ich halt genauso grausam geschlachtet habe wie der. Dann bin ich halt da mal ein bisschen so auf die Pirsch gegangen, so, wie man das so nennt, wenn ich der Alte irgendwann mal, ich hab den ja dann auch mal was untergejubelt. Ja Gott, dann bin ich halt da auch in der, außerdem soll ich da auch verkauft werden. Bei der Stasi und sowas. Da gibt's ja auch Perverse, wo? Ich meine, der hat ja mit Lücken hat er Geschäfte gemacht, mit Kindern. Nur war ich so schlau und habe halt immer mich versteckt und ich habe hier ein paar Doppelgängerinnen gehabt, die er mit meiner Mutter gezeugt hatte. Ich habe das halt mit den Doppelgängern, das waren Miststücke, die haben wirklich schon erwachsene Kerle vergewaltigt, die waren verfickt ohne Ende, stammen von zwei Triebgestörten ab. Und da habe ich da die halt und habe die dabei gefilmt und habe denen halt ein paar Wanzen eingebaut, wo? Dann wurden halt die ganzen Wachleute um uns herum bezahlt, dass wir in Ruhe gelassen wurden. Ja, und dann hat der Zuweme natürlich auch noch seine Jungs gehabt, die er sich aus dem Knast schon so gehalten hat. So. Dann kamen die auch noch an und dann habe ich den Jungs immer mal den Zuweme mal schlafen gelegt, weil der war ein bisschen zu abgedreht. Manchmal, wenn er besoffen war und auf Koks und so, dann war der da nur am Rum. Hat er jedes Mal auch hier eigene Videos für seinen Zwingerclub gedreht, hier das Tier im Bett und Rekord ficken und sowas. Dann hat dem halt irgendwann mal schlafen gelegt, weil wir das alle nicht mehr abkonnten und sind halt bei der Stasi mal eingestiegen, ne? Haben die halt um ihre Kohle erleichtert und haben halt ein paar Wachposten und den Widerstand ein bisschen gefördert. Das habe ich halt früher im Osten gemacht dann. Hört sich zwar jetzt ein bisschen abenteuerlich an, aber Gott, was willst du da machen? Ich meine, hat sich ja auch selber geärgert dann, wo? Ja, ich meine, ich habe mich auch geärgert, wo ich im Frauenhaus, ich wusste ja so gut wie gar nichts davon. Ich habe ja immer wieder irgendwas gekriegt, untergejubelt gekriegt, also kam mir immer vor wie ein Albtraum, ne? Aber mittlerweile habe ich jetzt über 5 Jahren war ich in der Psychiatrie gewesen. Und jetzt im Sommer, wo es so heiß war, das schwitzt man ja, irgendwann schwitzt man das Zeug ja aus da, ne? Von der Psychiatrie. Das geht ja in sämtliche Organe rein, da kriegt man immer wieder wie so ein Flashback von, da ist man immer wieder für blöd und doof. Und ich habe das halt alles jetzt ein paar Jahre nicht mehr drin gewesen, ich habe das halt ausgeschwitzt bei der Arbeit. Und jetzt kommt so langsam das Gedächtnis wieder. Auf jeden Fall ist ein Schlachtpuff waren. Waren im Osten, war halt Ware billiger, wo? Wie funktioniert denn so ein Schlachten? Was für Handbewegungen muss man denn da machen? Kann man das irgendwie mal genau definieren? Ja, Gott, der hat halt mit Messer hat er viel gearbeitet. Das ist ein Messerfreak. Zu wem ist ein Messerfreak? Ich meine, was Sie da gemacht haben. Ich? Ja, ich habe. Wo das abgesprochene Sache war, wo er mich da verkauft hat. Ja, sonst im Allgemeinen. Zum ja, Beispiel. Gott, du packst einen. Entweder kriegst du mit den Knochen, das ist ein Griff, oder hier sind mit dem Kung Fu Fight, oder meistens hatte ich natürlich auch ein Messer bei, oder ich tu dir auch einen Kugelschreiber ins Gehirn hauen, mach dich damit platt, oder irgendeinen Gegenstand, ich hau dir alles in den Kopf und den Kadaver, was es so gibt, oder? Damit krieg ich dich schon platt, oder brech dir die Knochen vorher, vor Knochen habe ich jetzt auch keine Muffe. Der Janowski hat mich ja schon mit Eierngranaten durch die Bude gejagt. Also, was soll wie halt geschlachtet wird. Er hat halt bei seinen, wenn er Weiber gefickt und geschlachtet hat, er hat halt gerne Messer gehabt. Er stand halt auf Messer. Ich stand halt auch auf Messer. Knarren habe ich halt auch hier und da schon mal, aber die sind halt zu laut, wo. Aber ging halt manchmal schneller. Muss man halt nur schneller wieder weg von Bullen. Aber habe ich ja auch mal geschafft. Also, Gott, die mal Menschen sie haben ja noch nie einen Menschen getötet, oder? Früher habe ich halt ziemlich oft ein Messer bei mir gehabt. eigentlich, ja Gott, nicht nur eins, mehrere. Ich schlacht dich halt einfach Kehle durch, Stich ins Herz, je nachdem, wie ich drauf war, wenn ich noch was aus den Opfern herausquetschen musste, irgendwie, wo sie was versteckt haben, irgendwelche Beweismittel, dann wurde das natürlich ein bisschen grausamer. Da habe ich den Finger einzeln abgehakt, habe den halt eine Zitte abgeschnitten oder so. Ich bin halt auch eine grausame Sau, was Schlachten angeht, ne? So wird halt geschlachtet. Richtig, es gibt dann immer noch so eine kleine Überlebenschance, weil ich, die haben ja manchmal, ging halt um Erpresserei, dass sie Filme oder Fotos versteckt haben, Erpressungsgeschichten. Und dann habe ich den halt ganz nach und nach, ein Finger nach dem anderen, dann habe ich die Wunde ausgebrannt, das ist nicht, tut zwar auch weh, aber natürlich ja erstmal, erst was du machst, eins auf die Fresse und knebeln, weil die Schreierei wollte ich mir nicht anhören, oder? Das ist immer oberste Gebot gewesen, eins auf die Fresse und Knebel rein, oder? Weil das Gegacke habe ich mir nicht dabei angehört, halt nur, wenn ich was wissen wollte von denen, oder? Ja, dann haut man den halt einzelnen Finger ab. Der zu wem, der stand halt da drauf, dass er die Weiber noch fickt dabei, wo, wenn er das macht. Und ich ja nicht so, ne? Ich habe halt nur geschlachtet, ja. Einzelne Finger abhauen, Titte bei abschneiden, Füße weg, Bein weg, Fotze aufschneiden, was soll ich da noch zu sagen? Schlachten eben. Ja, ich hab mir die aber nicht freiwillig zugefügt. Ich habe mich doch nicht als freiwillig, als kleines Kind mit Schlafmittel voll. Meine Mutter hat mir dann immer Kakao noch extra gegeben, dann bin ich eingeschlafen. Dann habe ich halt Albträume gehabt. Also mir wurde zwangsweise von Erwachsenen dann im Schlafzustand Drogen zugeführt, dann um mich gefügig zu machen. Und weil ich bin zwar früher zierlich gewesen, aber ich habe halt erwachsene Kerle dann umgehauen. Dann konnte ich ja noch hier Karate und Judo. Ich war halt, obwohl ich ziemlich klein war, war ich schon ziemlich kräftig und habe auch ziemlich tödlich zugeschlagen. Ich kann man doch nicht sagen, ich habe mir dann als kleines Kind, die hat einem immer irgendwas, meine Mutter hat dann immer irgendwie was unser Essen gejubelt, hat gesagt, ich wäre bei meiner Opa und Oma gewesen, die ganzen Ferien, oder angeblich wäre ich bei einer Schulfreundin gewesen. Und dann haben die mich halt eingeschläfert und haben mir zwangsweise das Zeug reingepumpt, um mich gefügig zu machen. Ach doch, ich habe immer einen Tötungstrieb, also. Und ich hoffe ja, jetzt wo ich morgen früh nicht aufstehe, ich gehe ja nachts schon mal Nachtwandeln, ne? Dann mache ich natürlich hier und da passiert auch, kriege ich dann halt nächsten Tag mal im Radio mit, so, wo? Also töten bin ich immer für zu haben, wenn es die richtigen sind, wo? Das heißt, es geht darum, eine gewisse Sorte Mensch zu vernichten und andere leben zu lassen? Ja, also ich kann jetzt keine Weiber ab, die ihre eigenen Kinder opfern, ne? Oder hier dann auch immer ganzen Papiere vom Jugendamt. Ich konnte ja nicht alles mit. Ich habe ja nicht immer mitgekriegt, dass die in meine Klamotten rumgeschnüffelt sind. Dann an meine Tochter dran gehen, wo? Da Tiere ficken und opfern, Kinder ficken und opfern und so nicht um Kinder verkaufen. Also so Leute, also das ist ja jetzt wirklich das Allerletzte, wo? Sie meinten also, wenn Sie jemanden töten wollen, dann geht es darum, dass dieses Milieu vernichtet wird. Ja, darum geht es. Darum geht es mir hauptsächlich. Also dieses Milieu, also da trott ich aus. Also da kenne ich auch kein Erbarmen mit, weil die sind genauso gnadenlos. Und das immer hier zu kleinen Kindern, zu Tieren, hier so richtig zu opfern, ne? Also das kann ich nicht ab. Immer, könnt ihr mal anklopfen bei mir an der Tür, aber da klopft keiner, ne? Oder wenn ich halt nicht am nächsten Tag arbeiten muss, klar, dass ich dann keinen Bock habe, in der Nacht in der Zelle zu hocken. Weil ich muss ja arbeiten, ich will ja meine Arbeit nicht verlieren. Können ja bei mir, aber dieses Milieu, also sobald ich so weit rieche und ich gehe noch immer schlafen, das will ich einfach ausgerottet haben. Also was da für widerliche Sachen laufen, wie kann man denn kleinen Babys ins Maul scheißen? Also sowas läuft da nämlich auch noch ab, das macht ja Janowski am liebsten. Fünf gehacktes Ficken, Baby auf den Schwanz setzen und mit dem Messer schlachten. So Klamotten herrschen da, ne? Also, können Sie mir das sagen? Weil sowas will an meine Tochter dran, ne? Also, da werde ich natürlich auch eine Potsau und schlachte die weg vorher, wa? Ja, hast du es hingestellt? Und ich bin noch gar nicht losgefahren. Nehmen Sie auch runter das Geld. Ja, stell es da hin und geh rückwärts wieder zu deinem Auto. Okay? Darf es auch russisches Geld sein? Bitte? Darf es auch russisches Geld sein? Also, ein Metallkoffer, den kriegst du im ganz normalen Baumarkt. Den packst du voll Geld. Russisches? Ich habe irgendwo noch ein paar russische Scheine drin. Und dann fährst du zu Danziger hin. Danke. Machst zweimal Lichthupe, fahrt Richtung Danziger in, also nicht wieder Richtung raus, sondern innen. Zweimal Lichthupe. Gehst dann zu deiner früheren Box hin und legst das Geld auf diese, das sind so Pflastersteine, so 50 mal 60er Steine. Und gehst rückwärts zu deinem LKW wieder zurück. Sieht man eben noch Heinrichstraße, dachte ich. Ich wäre eben zur Heinrichstraße hingefahren. Danziger, da liegen die Steine auch. Ach, diese Waschbetonplatten. Waschbetonplatten, das weißt du, ich wäre zur Heinrichstraße gefahren. Da sind ja keine Waschbetonplatten. Aber da liegen wohl auch Bodenplatten, ne? Alles voll. Also Danziger. Ja. Danziger und gehst rückwärts, das ist ganz wichtig, also auffällig rückwärts gehen. Da war es mein Spezi, dass du es bist. Oh, wieder lebst du wahrscheinlich, ne? Ui, und dann möchte ich dich nicht mehr sehen. Ein Metallkoffer. Einen Metallkoffer. Packst du voll Kohle. Du hast genug da liegen, hast mir doch selbst gesagt. Ja, ich habe noch 200 Euro. Alles da rein. Und dann hast du innerhalb von 7 Minuten das Ergebnis. Also eine bessere Zusage kann ich dir nicht mehr machen. Guck an. Was? Guck an, sagte ich nur gerade. Ja. Aber es ist jetzt 16.07 Uhr. Ja. Ich kann doch nicht jetzt in der Zeit plötzlich noch einen Metallkoffer suchen. Ich habe meinen Hessen erst aufbrechen müssen. Bei Hornbach. Bitte? Bei Hornbach, 999. Barbe. Leg alles dahin, mach die dreimalige Lichthupe und geh rückwärts zu deinem LKW wieder hin. Und fahr dann geradeaus. Und dreh am besten nicht wieder. So, Danziger Straße, Metallkoffer, voll Geld, heißt dann gar nicht, dass da viel drin sein muss? Nee, da reichen 10.000. 10.000. Habe ich gerade richtig gehört? Ja, oder was du hast? Du hast ja Geld genug. So, dann rückwärts, auffällig rückwärts. Ja. Aha. Ja, wenn das alles so kompliziert und schwierig ist, dann sollte ich gleich noch über eine Uhrzeit sprechen. Nee, du kannst kommen, wann du willst. Ach so, dann darf es auch etwas später werden. Genau. Und wenn du gleich in 7 Minuten das Ergebnis hast, dann rufst du mich nochmal an. Ah ja, weiß ich Bescheid. Prima. Ich bekomme gerade wieder einen Anruf. Jo, mach deine Geschäfte, mach ordentlich Geld, pack ordentlich ein und tschüss. Ja. So, gibt es noch irgendwas Wichtiges? So langsam hast du gerafft, was los ist. So langsam. Sie sind ein Lions Club. Vortragsvorsteher. Ich bin Obermedizinalrat. Das sind Sie auch nicht. Für welche Behörde sind Sie denn tätig? Medizinaloberräte sind für irgendeine Behörde tätig. Für die höchsten Behörden dieser Republik. Und er hat mir öfter gesagt, dass er bei Polizei war. Aber immer nicht punktgenau. Und dann wollte ich jetzt wissen, wofür er die Pistole gebraucht hat. Als Schutz oder als einen abzuknallen. Und in dem Gehöft, wo wir damals gearbeitet haben, in den Räumen, da war das nämlich auch. Da sind wir mit meinem Bekannten nach Gütersloh zur Polizei nach Gütersloh gefahren und wir brauchen Polizeischutz, das und das. In dieses Haus, wo wir uns aufgehalten hatten, wir waren noch zu fünft, bis morgens um 5 Uhr da. Und dann fiel auch das von mir natürlich angezettelte, dass da ein Molotow-Cocktail reingeschmissen werden sollte. Reichlich, viele, viele. Und zwar von einer, aber ich, da hat der Koch, glaube ich, nichts mit zu tun. Das war eine andere Gang, die auch Geld eintreiben. Und zwar sind die ansässig in Lemgo, Lime, oben die Ecke. Aber die sind ein wenig brandgefährlich, die Jungs. Die sind wirklich brandgefährlich. Also die reden nicht lange, die schellen, machen Tür auf, kommen rein und dann bist du weg. So richtige Kanten, bitterböse Jungs. Die warnen dich zwar und sagen, du pass auf, du hast bei dem noch Schulden. Wenn du jetzt nichts hast, wir kommen in 2 Tage oder 5 Tage wieder. Hast du nichts, dann müssen wir uns unterhalten, dann kommen wir mit rein. So bleiben die noch an der Tür. Hast du beim zweiten Mal gar nichts auf die Beine gestellt und kannst noch nicht mal einen Kaffee anbieten, oder willst du auch nicht, tja, dann beim dritten Mal, dann hast du keine Beine mehr. Ne? Also die würden auch einen Kaffee trinken? Die würden gerne einen Kaffee trinken. Und die haben mir auch gesagt, da war mein Auto so ein bisschen fritten. Du, sag doch kein Thema, wann hast du Zeit? Ich sag, was wolltest du denn von mir? Herbrechtsmeier. Nein, der Name ist mir nicht geläufig. Und dann sage ich, ja und? Ja, sagt er, dann kommen wir hier hin, treffen wir uns hier in dem Laden. Und dann fährst du dein Auto, sage ich dir genau wohin. Ja, und dann ist es kaputt, dann kriegst du von der Versicherungsgeld. Also das war der Tag, wo er Koch da mit der Pistole ankam? Nein, das war eine Woche vorher. Oder nein, das war eine Woche vorher. Und das muss am 3., 4. September ist das eröffnet worden. Das muss so Anfang Oktober, Ende September gewesen sein. Da hatten wir nämlich noch im Kopf hier von wegen, kriegten wir auch noch Blumenstrauß zur Eröffnung. Und dann kamen die beiden angetreten, diese beiden in Kassel oder aus Lemgo. Ich sage, was wollt ihr denn hier? Eine Figur wie so ein Athlet? Ich sage, ey, du siehst ja stark aus. Ja, und dann haben wir uns unterhalten, eine Glatze hatte er und haben uns auf die Couch gesetzt und haben da rumgedamelt und Blödsinn erzählt. Ja, und dann erzählte mir er so einiges aus seinem Leben und auch von seinem Kind und Frauen und überhaupt. Ja, und dann kann man das so ein bisschen sortieren, wenn man sehr viel weiß, was in diesem Milieu passiert. Und dann habe ich gleich zu dem, der sie eben angerufen, gesagt hat, du, die sind mir vor sich zu genießen. Der Alte sagte gar nichts, nur der Bengel, also der Kompagnon. Ja, und dann haben wir uns nochmal mit denen getroffen. Und dann kamen solche Gespräche auf den Tisch, da bin ich dann ein wenig, ist mir da der Zucker aus dem Kopf gelaufen und dann bin ich umgefallen. Das war so heftig, da habe ich mir einen Nervenzusammenbruch genommen. Dann lag ich im Badezimmer und dann kam mein Bekannter, dieser, der mit ihnen eben telefoniert hat, sagte, gell, was ist los mit dir? Ich sagte, du, ich kann nicht mehr, sagte er. Und dann habe ich mich auf die Liege gelegt, auf so eine Matratzenliege da, so eine, was weiß ich, Massage oder Krankenliege. Also erstmal Wasser gebracht und eine Hallo-Hopp-Tablette, damit ich wieder zu Verstande kam. Und so eine Viertelstunde ging es wieder, geheult wie ein Schlosshund, als wenn ich sie nicht alle auf dem Baum hätte. Und das kommt ja nicht von ungefähr, das war ein absoluter Nervenzusammenbruch. Was die mir da angeboten haben, das hat mir noch niemand in meinem Leben angeboten. Die aus Lemgo? Ja. Jetzt habe ich einen Anruf. Ja, Koch. Ja, Herr Pohlmann wieder. Ach, moin, Poli. Herr Pohlmann heißt das. Ja, was kann ich für Sie tun? Ich habe eben mit Herrn Röttgen sprechen wollen. Ja. Und mit Herrn Sie. Ja, was wollen Sie damit sagen? Kennen Sie den Herrn Sie? Das ist doch der Herr Kollege, der anwesend war. Ja, hier warum? In der Wohnung. Bekannt? Warum? Sie müssen auf den Punkt kommen, Herr Pohlmann. Aufgeregt? Leben die Leute noch oder sind sie tot oder? Nee, ich habe hier gerade ein Schreiben fertig gemacht. Ich sollte mich ja bei dem Herrn melden, laut Ihrer Aussage bei dem Herrn Röttgen. Ja. Wenn die 10.000 Euro bezahlt seien, wo das Auto dann sei. Ja. Ja, jetzt habe ich das Schreiben fertig gemacht und wenn Sie möchten, kann ich Ihnen das mal vorlesen. Damit Sie jedenfalls dann sagen, nein, so soll das nicht geschrieben werden. Ja. Ach, ich ziehe es nochmal raus. Extra nochmal. Natürlich. Sehr geehrter Herr Röttgen mit Doppel-T, sehr geehrter Herr Sie mit S-I-E-H. Sie hatten vor etwa ein bis zwei Monaten wegen des Kfz-Diebstahles, in Klammern, es ermittelte Herr Botmann, in meiner Wohnung ein Gespräch mit mir geführt. Dabei hatten Sie auch in meinem Kühlschrank unerlaubt hineingesehen. Der Spruch mit dem Schimmel ist auch nicht in Vergessenheit geraten. Ich darf um mehr Wahrheitsliebe bitten, ebenso Benehmen und Kooperationsbereitschaft. Herr Rainer Koch, Doppelpunkt Handynummer, hatte vor einigen Monaten, kurz nach dem Diebstahl noch 10.000 Euro in einem silbernen Koffer haben wollen und wünschte diesen auf seinen Parkplatz abgestellt zu bekommen, Punkt. Ich sollte dann rückwärts zum LKW gehen und dreimal Lichthupe machen, dann schnell abfahren. Hiernach bräuchte ich nur bei Herrn Röttgen anrufen, wo der Wagen sei. In Rot geschrieben. Dann in Schwarz weiter. Das ist jetzt nicht wahr. Nein. Bei Herrn Röttgen brauchten Sie nicht anrufen, Sie hätten bei mir anrufen müssen. Aber das ist ja jetzt alles vorbei. Sie wollten nicht. Aber ich hatte bei Ihnen dann angerufen, als ja, das Lösegeld nicht... Ja, aber Kohle war ja nicht da. Das ist richtig, aber in nachfolgenden Gesprächen, ich kann es nochmal dazu schreiben, in den nachfolgenden Gesprächen sollte ich dann bei Herrn Röttgen anrufen, wo das Auto sei. Nee. Doch. Nee. Also Dreh- und Angelpunkt war ich. Es ist ja vorbei. Aha. Ich war aber telefonisch dazu aufgefordert worden, genau den, der bei mir in der Wohnung war, den Röttgen, den soll ich fragen, wo das Auto sei. Also ich das war in einem späteren Gespräch nochmal irgendwie so angedeutet gewesen. Nee, von mir nicht. Also wird das wieder bestritten. Kann ich nochmal in einem zweiten Zettel dazu tun? Bestreitet Herr Koch. So, können Sie ja dann den Herrn so angeben. Kennen Sie den Herrn Sie? In einem anderen Zusammenhang, ja. Das dachte ich mir. Alles, was nach Feierabend zu tun hat, wahrscheinlich. Sie wissen also, Herr Bullmann, Sie wissen alles. Sie wollen es aber immer noch von allen Leuten bestätigt wissen. Wahrscheinlich noch in schriftlicher Form. Das ist doch legal. Das ist doch anständig. Sie wollen uns als ehrenwerten Kaufleute und als ehrenwerte Beamte wollen Sie was nachweisen. Sie wissen genau, was in der Bundesrepublik losläuft. Dass Korruption an der Tagesordnung ist und für Sie ist alles neu, richtig? Aber nein, es ist doch nicht neu für mich. Jo, dann geben Sie sich in diese Sache rein und sagen ganz einfach, Sie sind eine Nummer zu klein, um diesen Apparat ins Wanken zu bringen. Das mag ja so sein, das werde ich nicht bestreiten, aber ich muss doch auch ein bisschen fahren, denn irgendwann kriege ich auch mein Geld dafür heraus. Ja, und das Geld, das müssen Sie mir mal erklären, was Sie jetzt noch an Geld haben wollen. Ja, schade ist das natürlich. Für das Auto, was haben Sie denn dafür bekommen? Oder die Leute, sagen wir mal, kennen Sie den Udo Kranzmann gut, so nebenbei? Sehr gut sogar. Udo Kranzmann kennen Sie sehr gut? Ja. Natürlich, dachte ich mir ja auch. Und der hat ja auch einiges an Firmen. Ich wollte ja mal beim Gewerbeaufsichtsamt nachfragen, ob es die überhaupt wirklich gibt. Nicht nur dem Namen nach. Den Namen gibt es ja schon, ne? Es gibt ja auch den Namen Medizinaldirektor. Ja. Aber das ist ja auch mehr eine private Sache zwischen Familienmitgliedern, ne? Egal, ist ja nicht schlimm. Sagt ja niemand was gegen. Nur, der Kranzmann ein guter Bekannter ist und er lässt seinen Fahrer dahin fahren. Ich sehe den Mann mit dem Renault Espace auf der Landstraße da entlang kommen. Und der Mann bestreitet, dass er das überhaupt kann, weil Espace ist Bulli. Dann merke ich doch, dass da irgendwo etwas zu verheimlichen ist. Also Sie sind der Meinung, der Kranzmann... Nein, ich habe einen dringenden Verdacht, weil jemand, der etwas zu verbergen hat, der hat wohl schon wahrscheinlich etwas Unangenehmes zu verbergen, denn er sagte das ja in dem Zusammenhang mit der Danziger Straße. Ja, dann wissen Sie doch alles. Na bitte. Ja, und dann darf ich annehmen, dass Sie, da Sie den Mann ja gut kennen und die Adresse dementsprechend, die auch bekannt ist, dem Herrn meinen Wagen verkauft haben. Ja, das ist Ihre Annahme und jetzt sind Sie wiederum gefragt, eine lückenlose Beweisführung an den Tag zu legen. Sehen Sie, und da können Sie gut bei beitragen. Sie können aber unmöglich verlangen, dass mein Vater womöglich noch gegen mich aussagen soll. Der aus Stiekhorst. Das müssen Sie sich einmal vorstellen, was Sie mittlerweile verlangen. Das ist schon utopisch. Aber nein, das ist doch nicht utopisch. Der Herr hat das doch schon gesagt. Wer? Der Vater, der Günther. Was hat er gesagt? Günther Koch 0170-236-3949 hat gesagt, der Sohn hat ihm erzählt, der Wagen sei verschrottet. Und dementsprechend passt das auch mit dem Schrotthändler. Dem An- und Verkaufunternehmen sozusagen. Ja, glauben Sie denn, dass mein Vater aussagen wird? Ja. Er darf ja auch vor Gericht lügen. Aber das ist auch eine Aussage. Graf Lützow, der darf auch aussagen. Lützow, L-I-Z-O. Neue Adresse ist ja auch bekannt. Ja. Ja, bitte, es ist keine verschwundene Person. Ja, und der soll Herr auch wird auch aussagen. Der wird auch aussagen. Interessant. Ich habe ja auch schon Klageschrift ans Amtsgericht geschickt. Ich muss hier noch klären, wie diese lappigen 350 Euro waren es wohl, Vorauszahlung herüberkommen oder Prozesskostenhilfe. Dann bekommt Herr Anton Michel, das ist ja übrigens ist ja Profi 911, ich weiß nicht, woher der Name hat, ist ja nicht wichtig. Einen Brief. Was? Und da gibt's Profi 911, wer ist das? Ja, Zabon. Ja, was haben Sie, wie hat er sich einen neuen Namen gegeben oder was? Aber nein, Sie müssen doch seinen Namen kennen. Profi 911 ist sein eBay-Name. Nee, ich kenne nur Zabon. Ja, Zabon ist der E-Mail-Name. Und dann gibt es ja auch noch diese Nummer, diese Zahlenfolge als E-Mail-Adresse. Er hat ja wohl zuweilen einen eigentümlichen idiomatischen Namen oder eine Zahlenfolge als E-Mail-Adresse. Ja. Das ist auch bekannt. Sollte doch eigentlich, ja. Wenn Sie Informationen bekommen von ihm über irgendwelche Säure in der Halle und die stammt aus einem E-Mail, kann ich mir auch denken, dass er regelmäßig E-Mails an den Namen R.K. oder Koch oder Fuhrmann sendet, die dann in Hövelhof ankommen. Also das habe ich Ihnen versucht zu erklären. Das ging nach Much. Much. Und da gibt es einen Systemadministrator, der mir nur die wichtigen, weil so viel Werbung und so ein Scheiß daherkommt, weil meine Zeit ist einfach zu begrenzt, um mich immer wieder in solchen Schrottsachen reinzulesen. Ne? Und das wissen die. Die bezahlen mich und da kostet jede Stunde so und so viel Euro. Und wenn ich da mit anderen Sachen belastet werde, dann müssen die das mitbezahlen. Also habe ich einen automatischen Katalysator mit dem Systemadministrator, der automatisch die Sachen löscht und mir zukommen lässt. Ihre wichtigen Sachen. Ach so, was muss ich denn in die Kopfzeile schreiben? Wickelprodukte gefragt? Tja, da gibt es Codewörter, aber die kann ich Ihnen jetzt auch in der Form nicht nennen. Aber die weiß doch der Kunde nicht, der bei Ihnen... Doch, doch, doch. Das ist Quatsch. Der Kunde kann nicht über ein Codewort. Dann würden Sie nämlich etwa 99% der Kunden verlieren, denn das Codewort steht nicht auf der Fuhrmannseite. Schauen Sie, es werden ja auch Betäubungsmittel bestellt und da müssen die Krankenhäuser Codewörter nehmen, ganz klar. Mhm. Aber das ist ja nun eine Werbeseite im Internet, ne? Wir stehen ja gar nicht im Internet. Ich glaube mit einer ganz geringen Seite, kleinen Seite. Aber das ist sowas von zerklüftet, das System. Und Sie haben jetzt auf dem Internet mich zufälligerweise gefunden, um meinen jetzt mir E-Mail mir was zukommen zu lassen. Herr Bullmann, wenn machen Sie es auf dem Postweg? Ich habe Ihnen die Postanschrift genannt. Ich habe schon mehrere Adressen bekommen. Mehrere Adressen. Ja, nutzen Sie eine davon. Vielleicht erreicht mich auch mal ein Brief von Ihnen. Ja, ich habe ja schon eine Unterschrift bekommen für eine Karte. Ja, dann haben Sie schon mal eine Sache erreicht. Aha. Prima. Zwischenfrage, ist der Wagen noch heile? Herr Bohlmann, ich kann mich doch mit so einer Sache nicht mehr befassen. Meinen Sie, ich habe das laufend bei mir unter Kontrolle, welche Fahrzeuge... Ich denke, Sie haben ein bisschen die Kontrolle verloren. Wenn Sie wüssten, was ich an Arbeit am Tag zu bewältigen habe, ich könnte Ihnen jetzt im Moment überhaupt nicht benennen, wo was eventuell steht und nicht steht. Da habe ich Mitarbeiter für. Unter anderem Herr Michel. Aha. Und wer ist der Große mit der Halbglatze, den schwarzen Haaren und der Barweste? Der in dem roten PKW? Tja, da haben Sie wieder einen gesehen. Den sollten Sie ja gar nicht sehen. Wieso, ist er gefährlich? Vielleicht. Sollte ich gar nicht. Ich weiß, das ist ein Geheimmensch. Deswegen ist er auch so selten da. Der Lützow, der darf man ja... Der ist ja in 3 Meter Höhe zu bewundern. Wo haben Sie denn gesehen? Das war ganz am Anfang, als Sie mir diesen Platz einmal vermietet hatten. Kann ich mich daran erinnern. Da ist der Herr zu Ihnen gekommen. Ich sollte in eine gewisse Entfernung verschwinden, damit Sie mit dem Herrn zu reden hätten. Ja, dann hatte das schon seinen Grund. Kriege ich den wohl raus? Nee. Herr Bullmann, wie soll ich mich ausdrücken? Sie waren eigentlich, oder Sie sind geistig auf einem Niveau, sage ich mal, wo man mit Ihren Fähigkeiten was anderes machen kann. Sie greifen jetzt in eine Schublade rein, wo Sie sich die Finger klemmen werden. Verstehen Sie? Sie wollen Korruption aufdecken, Sie wollen Betrug aufdecken, sie wollen Erpressung aufdecken, sie wollen alles mögliche aufdecken. Es gab ja auch mal einen Herrn Kruse, der ist doch auch aufgedeckt worden. Ja, das können sie alles so machen, aber diese Nummer, was sie da alles vormachen und machen und tun, vielleicht schaffen sie es mit Prozesskostenhilfe oder was, aber sie haben doch innerhalb kürzester Zeit eine ganz große Menschenmenge, hätte ich fast gesagt, mit Rang und Namen, sei es Beamte, sei es, ich weiß nicht was, Kaufleute, sei es Selbstständige, gegen sich aufgelehnt. Ja, aber ist das denn schlimm? Die habe ich doch jetzt schon gegen mich. Entweder sind die gegen mich, weil sie nicht kooperieren, oder sie sind gegen mich, weil ich die Wahrheit sage. Ja, glauben Sie denn wohl, dass jede Wahrheit jeder hören will? Nein, das ist doch meine Waffe. So. Sie begeben sich jetzt wirklich... Die Dakers ist doch auch schon weg. Die Beckmann ist doch auch schon weg. Der neue Staatsanwalt hat 2 Wochen Urlaub. Das ist doch prima. Ja, warum... Ist das eine Technik des Verschlampens, des Verschlürens? Wir wollen mal warten, bis ein bisschen Gras drüber gewachsen ist? Ja, das finden Sie doch immer und immer wieder. Jaha. Das nennt man Verschleierungs- und Verdunkelungsgefahr. Genau. Ja, aber das müssen Sie doch erstmal beweisen. Sie können doch nicht sagen, der geht meinetwegen in Urlaub. Sind Sie denn wahnsinnig? Ja. Sie müssen haarklein beweisen, Sie müssen mir auch beweisen, dass ich irgendwas gestohlen habe. Das können Sie gar nicht. Wenn einer sagt, ich kann mal nachdenken, ja, und der Wagen ist im Himmel, wenn dann ist das eine Mitwisserschaft. Ich habe aber nicht nachgedacht, also kann ich es nicht wissen. Ach, guck. Ich bin mir nein, da nicht Sie so haben, sicher. Sie haben mehrere Fehler gemacht. Sie waren eigentlich auf dem besten Weg. Sie hätten wieder legalisieren können. Aber Sie haben es eben nicht gemacht. Vielleicht sind Sie in Ihrem dunklen Geschäft auch nicht erfahren genug. Leider machen wir das schon zu lange. Bei Ihnen, da wollte ich es auf einem kleinen Postweg machen. Sie sollten wirklich nur eben das abgeben und dann wäre das alles in Ordnung gegangen. Der kleine Weg? Ja. Und der große Weg steht mir noch bevor. Den haben Sie jetzt eingeschlagen. Sie wollen ja gegen Staatsanwälte, Sie wollen gegen Polizisten. Sie wollen gegen Kaufleute, Sie wollen gegen alle, wollen Sie vorgehen. Man versteht uns, Sie brauchen kein Russisch kennen. Das habe ich anders gesagt. Wir sprechen Russisch, ja. Man versteht uns. Ja. Ne? Das ist der kleine Unterschied. Ja. Habe ich denn noch ein bisschen zu leben? Herr Pohlmann, Sie dürfen nicht sterben. Solche Leute bringen eine farbenfrohe Umwelt. Ach so. Ach so, eine farbenfrohe. Das ist natürlich widersprüchlich. Denn wenn ein anderer erschossen wurde, der so heißt wie ich, dann denke ich, das war ein Versehen. Ist. Ja. Vielleicht stand ich daneben und hatte dummerweise eine Perücke auf, ne? Oder der hat den Namen vertauscht. Ganz genau, so ist es gewesen. Das sollte mich eigentlich. Es war ein Versehen. Ach so. Ach so. Ja, dann muss derjenige seinen Fehlschuss korrigieren, auf eigene Kosten. Ja, glauben Sie denn wohl, innerhalb dieser Situation würde jetzt irgendwas passieren in den nächsten Monaten? Dann sind doch sofort die Rückschlüsse auf uns. Allerdings, wahrscheinlich. Richtig, und wir sind ja nicht von Dumsdorf, obwohl Sie es ja meinen. Ich denke doch, dass wir von Dumsdorf sind. Ich rate Ihnen persönlich, das habe ich Ihnen damals schon gesagt, tanken Sie Ihren LKW voll, fahren Sie auf die A2, entweder Richtung Norden oder Richtung Süden. Und wenn der Tank leer ist, steigen Sie aus und fangen ein neues Leben an. Das meine ich auch für Ihre Gesundheit. Ah, für meine herzbetreffende Gesundheit. Der Herzmuskel ist damit wohl angesprochen, ne? Richtig? Wird wohl so sein, ne? Ah. Vielleicht weiß ich das ja alles gar nicht. Oder darf das nicht wissen. Ah ja. Ja. Ja, das muss ich mir mal zu Gemüte führen, ne? Mich auf den Stuhl setzen, mal nachdenken, was ich mit meiner Bekanntschaft, die ich damals dadurch bekam, dass ich eine Zeitungsanzeige hatte, indem ich Stellplätze für einen Container suchte, noch zu erwarten habe, ne? Sie hätten mir mehr Containerstellplätze geben sollen, weniger Autos klauen sollen. Sie hätten mehr bezahlen dürfen. Ja, dann hätten Sie meine Möbel nicht ramponieren dürfen. Herr Pohlmann, Sie müssen Ihr Leben so weiterführen. Ich hoffe, es ist noch sehr lange, aber ich wundere mich, dass Sie überhaupt noch existieren können. Ach, warum das? Ja, weil Sie eigentlich als ordentlicher Geschäftsmann nicht zu gelten haben. Und irgendwo ist vielleicht auch ein Renault Espace noch abgestellt. Vielleicht sind ja bloß noch die Achsen über und der Rest ist... Ein Herr Pohlmann ist ja erschossen worden im Brakel, ne? Ein Herr Pohlmann ist da erschossen worden? Was hat der Mann denn gemacht? Der war ähnlich wie Sie. Ja, was war denn ähnlich? War er klug und hatte... Ja, nur er war zu klug. Er hatte dann Kopfschmerzen. Er kriegt den Kopfschuss. Ach so, aber wenn man einen Kopfschutz bekäme, dann wäre doch der Tod schneller, als dass der Schmerz irgendwo ankäme, oder nicht? Und man weiß bis heute nicht warum. Man weiß nur, dass er Pohlmann heißt. Es ist ein... Ob es denn wohl eine Verwechslung war? Ein Bedrohlichkeitsvergleich. Also Sie können sich gerne bei der Kripo mal melden. Ja, das hatte ich bereits. Das ist vielleicht ein Schutz für Sie, oder... Leider machen wir das schon zu lange.